7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und es ist verdammt heiß. Wahrscheinlich nicht nur bei mir, sondern auch bei euch. Deswegen läuft im Hintergrund auch ein Ventilator. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen, sollte es jetzt die ganze Zeit im Hintergrund so ein bisschen summen. Ich brauche diesen Ventilator, sonst also schmelze ich hier weg während der Sendung. Das kann ich euch schon versprechen. Deswegen sollte es da Störgeräusche geben. Seht es mir bitte nach. Ja, in der heutigen Ausgabe geht es nochmal um Jose Aldos Verletzung. Es gibt ein paar kleinere News. Es gibt natürlich eine kleine Rückschau auf die Fight Night Machida gegen Yoel Romero. Da gibt es natürlich auch Gesprächsbedarf. Ich sag nur Gay Jesus. Aber zunächst, bevor wir loslegen, möchte ich euch kurz darauf hinweisen, folgt uns auf Twitter, folgt mir auf Twitter, @mmaradio.de. Und verpasst keine wichtigen News mehr, muss es so ein bisschen eingrenzen, wichtige News, weil ich poste natürlich nicht, wenn es irgendwelche Undercard-Kampfankündigungen gibt, die erspare ich euch sozusagen, aber alles, was wirklich wichtig ist für den durchschnittlichen UFC-Fan, wird da gepostet, meistens morgens und abends, mittags tue ich mich damit ein bisschen schwer, ich habe ja auch noch ein Berufsleben, das ich absolvieren muss, von daher morgens und abends gibt's dann die wirklich interessanten und wichtigen News des Tages. Außerdem könnt ihr die News natürlich auch via Facebook konsumieren, einfach dann bei Facebook nach MMA Radio suchen und dann auf Gefällt mir klicken. Ja, mmaradio.de. Die Internetadresse gibt es auch, dann werdet ihr auf nonpg.de weitergeleitet, allerdings in eine Sektion, wo es nur MMA-Radio-Folgen gibt. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte den anderen Scheiß einfach nicht sehen, dann ist das eure Internetadresse zum Aufschreiben, mmaradio.de. Was auch noch immer wichtig ist, was ich schon bei jeder Ausgabe sage und wann auch in Anspruch genommen wird, schickt mir Themenvorschläge und Fragen. Könnt ihr via Twitter machen, könnt ihr via Facebook machen, alle möglichen Kommentarfelder könnt ihr damit vollschreiben, YouTube, auf nonpg.de, auf dem Cyborg und ihr könnt natürlich auch eine E-Mail verfassen und die dann an mmaradio@nonpg.de schicken. Wie gesagt, ich freue mich da immer wieder über Themen und Fragen. Oh, das ist auch noch ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Es gibt ein paar Spielverderber, nenne ich es jetzt einfach mal, oder schlechte Verlierer, könnt ihr euch selber aussuchen, die dem großen Non-PG-Feed auf iTunes wirklich mal eine 1-Sterne-Bewertung gegeben hat. Und das schmerzt meinem kleinen Herz schon sehr. Deswegen hier der Aufruf für alle, die es noch nicht getan haben. Schaut mal bei iTunes ganz kurz vorbei. Bewertet die Non-PG-Feeds. Also da gibt es ja den 4-Ecken-2-11er-Feed, MMA Radio. Es gibt WhatsApp. Es gibt einen reinen Non-PG-Wrestling-Feed. Und es gibt den großen Non-PG-Feed, wo alle Folgen reingerotzt werden. Also wer es noch nicht getan hat und mit dem abgelieferten Produkt von mir, / uns zufrieden ist, bewertet das Ganze nochmal. Und solltet ihr der Meinung sein, hey, das ist mir nur 1, 2 oder 3 Sterne wert, dann wäre eine Begründung nicht schlecht, denn sonst ist mein Verdacht da wirklich Spielverderber. Vielleicht können wir uns ja verbessern. Stellt euch das mal vor, ihr findet es jetzt scheiße, in einem Jahr guckt ihr wieder vorbei und denkt euch, holy shit, ja, die haben aber angezogen. Jetzt haben sie im Endeffekt genau das umgesetzt, was ich schon immer wollte. Endlich reviewed der Ricky mal MMA-Ausgaben, als wären es Tennis-Matches. Das ist ja eine Idee, die mir schon lange im Kopf rumschwirrt. So, jetzt kommen wir aber wieder zur Jose Aldo-Verletzung. Meine Güte, da gibt's wirklich jeden Tag Neuigkeiten, die man eigentlich vermelden könnte. Ich versuche mal so ein bisschen das zusammenzufassen, was sich seit Freitag an Neuigkeiten aufgehäuft hat bei mir. Erstmal das Wichtigste vorneweg. Heute Abend, also in Brasilien ist es dann wahrscheinlich Mittag, aber deutsche Zeit, heute Abend, heute Nacht wird Jose Aldo versuchen, eine Trainingseinheit zu absolvieren. Anschließend soll endgültig entschieden werden, ob er am 11.7. gegen Conor McGregor kämpfen kann oder nicht. Der aktuelle Stand ist wohl so, dass Jose Aldo am Donnerstag nicht richtig laufen konnte vor Schmerzen. Also er muss wohl sehr, sehr große Schmerzen haben. Er nimmt Schmerzmittel. Er unterzieht sich auch aktuell einer Blutplasmatherapie. Aber es gibt bei solchen Rippenverletzungen eigentlich nur eins, das hilft. Ruhe. Einfach sich so wenig wie möglich bewegen. Ich weiß nicht, was Jose Aldo am Donnerstag gemacht hat, dass irgendjemand ihn gesehen hat, wie er durch die Gegend latscht und das offensichtlich nicht besonders gut. Aber eigentlich sollte er im Bett oder auf der Couch liegen und sich wenig bewegen. Das sei angeblich das Einzige, was gegen so eine Rippenverletzung hilft. Ich könnte mir da vorstellen, dass ein Schuss Heroin, das könnte auch nochmal den einen oder anderen Schmerz lindern. Aber nichtsdestotrotz, davon hat er bis jetzt abgesehen. So, was auch noch so ein bisschen kontrovers ist, es gibt nämlich zwei Meinungen bezüglich Jose Aldos Verletzung. Denn brasilianische Ärzte haben Jose Aldo untersucht und haben danach gesagt, ja, ganz klar, die Rippe ist gebrochen. Dann hat die UFC gesagt, Moment, schickt uns mal die Röntgenaufnahmen und wir lassen mal unsere Ärzte drüber gucken. Und überraschenderweise haben natürlich die US-Ärzte, nenne ich sie jetzt mal, gesagt, nö, also die ist nicht gebrochen, die ist nur geprellt. Also da kann man drüber wirken, wie der Wrestling-Fachmann sagen würde. Und das ist natürlich schon so ein... Mal ganz ehrlich, also ich meine, das sollte man doch als Arzt erkennen, ist jetzt eine Rippe gebrochen oder nicht? Kann das wirklich so schwer sein? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn ich ein Weltmeister bin in der UFC, dass ich da sehr, sehr gute Sportmediziner kontaktieren kann. Und andererseits, wenn ich eine der größten Kampforganisationen der Welt bin, dann sollte ich da eigentlich auch absolute Fachmänner und Koryphäen kontaktieren können. Und die sollten doch dann zu einem stimmigen Ergebnis kommen. Das ist schon wieder ganz merkwürdig, dass die Brasilianer sagen, ist gebrochen. Und die Amerikaner sagen, nee, ist nicht gebrochen. Das ist, also, da stinkt doch schon wieder irgendwas bis zum Himmel. André Pedernares, der Coach von Jose Aldo, hat gesagt, er weiß selber nicht, welche Ärzte recht haben. Keine Ahnung, er kann immer nur wieder sagen, Jose Aldo hat große Schmerzen und er wird eben diese Woche versuchen zu trainieren, wird danach nochmal untersucht und dann gibt's Neuigkeiten. Vorher kann er im Endeffekt gar nichts dazu sagen. Und ja, alles deutet darauf hin, dass Jose Aldo es irgendwie durchziehen will, aber wir müssen mal heute Nacht abwarten. Ich gehe davon aus, dass ich morgen oder übermorgen dann ein Update posten kann auf die von mir vorhin schon erwähnten Kanäle und dann sind wir, wie gesagt, alle schlauer. Sollte Jose Aldo nicht wieder trainieren können und sich nicht auf den Weightcut vorbereiten können, wird er am 11. Juli nicht gegen Conor McGregor antreten. Das ist angeblich, muss man ja in der heutigen Zeit sagen, Fakt, hat André Pedernales gesagt. Er wird Jose Aldo da nicht hinschicken und auf gut Glück einfach mal den Weightcut versuchen lassen, sondern er sagt, wenn Aldo sich jetzt nicht weiter auf diesen Kampf vorbereiten kann, findet der Kampf nicht statt. Und das wiederum würde bedeuten, dass Option B gezogen wird, von der ich ja am Freitag schon gesprochen habe, sprich Chad Mendes ersetzt Jose Aldo und es gibt diesen von mir nicht so gut gefundenen Interimstitelkampf und auch André Pedernales ist davon nicht begeistert, dass es im Fall eines Aldo-Ausfalls einen Interimstitelkampf geben wird. André Pedernales sagt, andere Champions seien viel länger ausgefallen und es gab keinen Interimstitelkampf. Ich sehe es genauso. Im Endeffekt fällt Jose Aldo 3 Monate aus und da einen Interimstitel auszurufen, finde ich völligen Blödsinn. Und mal ganz ehrlich, Chad Mendes gegen Jose Aldo, da gibt's auch eine Menge History. Ich brauche da nicht unbedingt so einen Plastetitel, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Nur um nochmal zu unterstreichen, dass es hier um Gold geht und im Endeffekt geht's nicht darum. Im Endeffekt könnten sie sich auch, weiß ich nicht, im Merchandising-Job so einen Plastikgürtel holen und sich darum kloppen. Aber der wahre Champion ist Jose Aldo und der fällt nicht für 2-3 Jahre aus, sondern eben für 2-3 Monate und ja, ich denke mal, damit könnten wir leben. Es gibt eine Menge Verschwörungstheorien zum Aldo-McGregor-Kampf und zur Aldo-Verletzung und so ein paar habe ich mir ja mal zusammengeschrieben. Und ja, ich finde die auch ganz interessant. Zum einen gibt es die Theorie, dass das natürlich, also wir gehen immer davon aus, laut dieser Theorie, dass alles so ein bisschen inszeniert wurde von Jose Aldo, ja. Und man glaubt jetzt, dass Jose Aldo absichtlich das Gewicht verpassen wird bei den Weigh-ins, dann wäre es ja kein Titelkampf für Jose Aldo. Und sollte er seinen Kampf gegen Conor McGregor gewinnen, würde ihm der Titel danach sowieso aberkannt werden, weil er halt das Gewicht nicht geschafft hat. Und sollte Conor McGregor gewinnen, dann wäre er der Champion und deswegen will die UFC das jetzt irgendwie durchboxen. Es ist eine Theorie, man muss schon sagen, also da muss man noch so ein bisschen dran drehen. Ich weiß natürlich, auf was die Leute, die solche Gerüchte in die Welt setzen, abzielen. Aber für mich macht diese Theorie, dass Jose Aldo absichtlich hier eine Verletzung vortäuscht, um dann das Gewicht nicht zu schaffen oder so, überhaupt keinen Sinn. Denn es wäre wohl so, um das mal zusammenzufassen, sollte Aldo wirklich das Gewicht nicht schaffen, das ist vielleicht auch interessant für andere Titelkämpfe, sollte ein Champion mal das Gewicht nicht schaffen, ja, dann ist es nicht so, dass es automatisch kein Titelkampf wäre. Sondern in der Regel ist es dann so, dass es wie soll man sagen, ein einseitiger Titelkampf ist. Also wir gehen jetzt mal davon aus, Jose Aldo steigt auf die Waage, er erreicht das Gewicht nicht, auch beim zweiten Mal nicht, er ist drüber. Dann bedeutet das Folgendes, sollte Jose Aldo am Tag danach Conor McGregor besiegen, ist er trotzdem nicht mehr der Champion. Ihm wird der Titel aberkannt. Sollte allerdings Conor McGregor Jose Aldo besiegen, ist er automatisch der neue Featherweight Champion. Also das ist praktisch ja, kompliziert ist es nicht, ja. Also sollte Aldo gewinnen und das Gewicht nicht erreichen, dann würde der Titel so oder so verkannt. Und wenn Conor McGregor Jose Aldo besiegt, egal ob er das Gewicht geschafft hat oder nicht, also ob Jose Aldo das Gewicht geschafft hat oder nicht, wird der Titel, geht der Titel an Conor McGregor. Wenn natürlich Conor McGregor das Gewicht auch nicht schaffen würde, dann wäre es kein Titelkampf mehr, ganz klar. Aber diese Theorie, mit dass er hier absichtlich versucht, irgendwie das Gewicht nicht zu schaffen, um dafür zu sorgen, dass es keinen Titelkampf bei UFC 189 gibt, das ist Quatsch, das macht keinen Sinn. Es wäre ein Titelkampf, auch wenn er das Gewicht nicht schafft. Dann gibt's die Theorie, dass der Kampf erst kurz vor dem Event abgesagt wird. Das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit der Geschichte zu tun, dass Aldo hier irgendwie was vorschiebt, eine Verletzung, sondern das könnte natürlich sein, dass die UFC sagt, ja, okay, er kann nicht antreten. Wir wissen das zwar jetzt schon, aber wir können das jetzt noch nicht bekannt geben, weil es würde vielleicht zu viele Stornierungen geben. Vielleicht würden viele sich den Pay-Per-View nicht kaufen. Und deswegen geben wir erst ganz kurz vor dem Event bekannt, dass Jose Aldo nicht antreten kann. Vielleicht erst am Donnerstag in der Fight Week. Diese Theorie gibt's auch. Ja, wäre aber schon ein maximaler Arschloch-Move seitens der UFC. Man kann natürlich jetzt sagen, würde nie rauskommen, weil sollte es jetzt so sein, dass die UFC am Mittwoch, nächsten Mittwoch bekannt gibt, Aldo kann nicht antreten, dann ja, müssten wir halt damit leben, weil die UFC würde sagen, wir haben es euch ja gesagt, er hat eine Rippenverletzung und es wäre natürlich dennoch blöd für viele Fans, wenn es diesen Kampf dann nicht gäbe. Ich denke mal, es deutet aber viel darauf hin, dass wir jetzt schon in den nächsten ein, zwei Tagen erfahren werden, ob Aldo antreten kann oder nicht und von daher würde ich auch diese Theorie mal wegschieben wollen und sagen, nee, ich glaube nicht, dass sie da so eine schräge Nummer abziehen, die UFC. Und dann gibt's noch eine ganz abwegige Theorie und die ist, Aldo ist gar nicht verletzt. Das ist alles nur eine Kampagne, um McGregor aus dem Konzept zu bringen. Diese Verschwörungstheorie gibt's auch, denn es gibt eine Begründung dafür. Vor ein paar Tagen hat ja Jose Aldo einen Media Scrum abgehalten. Ich habe auch davon berichtet, ich glaube, das war noch bei OTB. Und in diesem Media Scrum hat er ja gesagt, Leute, ich habe mir was ganz Besonderes ausgedacht. Ihr werdet schon sehen, ihr werdet alle staunen. Und jetzt wird spekuliert, könnte es vielleicht sein, dass er gar nicht verletzt ist? Dagegen spricht natürlich, dass die Röntgenbilder schon nach Las Vegas geschickt wurden und ja auch da Ärzte von der UFC drauf geschaut haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die UFC so ein Shit zulassen würde, wenn es jetzt sich nur im Aldo-Umfeld abspielen würde und das alles nur Gerüchte wären und wir würden jetzt keine offiziellen Statements bekommen, dann ja, aber es gibt dazu offizielle Statements, es gibt Ärzte, die darüber geguckt haben, deswegen glaube ich nicht, dass das ja, dass diese Verschwörungstheorie, sage ich jetzt mal, greift. Also würde ich mal so außen vor lassen. Wir müssen mal gucken, wie es am Ende wird. Also vieles deutet darauf hin, dass Jose Aldo das Ding durchziehen will. Genaues weiß man noch nicht. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen aber ja zumindest eine vorläufige Tendenz erkennen können. Und ich hoffe, dass ich in der Freitagausgabe euch dazu schon mehr sagen kann. Und ich hoffe auch, dass ich euch in der Freitagsausgabe schon sagen kann, wo wir eigentlich, wir deutschen Fans, UFC 189 gucken können. Denn ich weiß nicht, ob ihr es schon versucht habt. Aktuell kann man UFC 189 nicht via Fight Pass buchen. Ihr wisst, normal klicken wir da drauf, auf Event buchen oder auf Event kaufen oder wie das da heißt, der Button, keine Ahnung. Und ja, dann zahlen wir unsere 17 Euro und das war's. Und jetzt ist es so, Wenn du draufklickst, sagt die UFC-App oder wo auch immer ihr den Fight Pass oder den Content der UFC konsumiert, vielleicht auf UFC.tv. Auf jeden Fall steht dann da, ja, in ihrem Land ist dieses Event nicht verfügbar. Das ist natürlich merkwürdig. Was dahinter steckt, könnte jedenfalls sein, dass die UFC ja eigentlich geplant hat, hier in Deutschland einen TV-Deal zu präsentieren. Ihr kennt das, 10 Tagen. Die sind natürlich mittlerweile schon lange abgelaufen. Wir haben immer noch keinen neuen TV-Deal. Es hieß auch mal, dass wir UFC 189 via Max Dome sehen können. Aber auch da gibt's keine Infos. Ich habe heute mal einen Tweet an Max Dome rausgeschickt und habe gefragt, ob es da irgendwelche News gibt. Und die haben gesagt, nö, also da gibt's aktuell keine neuen Informationen. Man sollte natürlich denken, wenn UFC 189 auf MaxDome zu sehen ist, dann sollte es da jetzt heute schon mal neue Informationen geben, denn so eine kleine Werbekampagne will man vielleicht dann auch noch kurz rausrotzen und es ist ja jetzt nicht so, dass jeder 5-mal am Tag klickt, wo läuft denn jetzt UFC 189, sondern irgendwann sagst du dir dann halt, ja, dann fick dich, dann gehe ich halt auf Pirate Bay und zieh's mir da runter. Also die Leute werden nicht ewig danach suchen, wo sie jetzt ihre 20 Euro ausgeben können. Das kann ich der UFC hier schon mal sagen. Ich finde es auch ein bisschen lame. Ich habe auch die UFC angetwittert, die UFC UK. Ich habe Dana White auch ins Ad gesetzt. Ich weiß, natürlich, die kriegen Millionen von Tweets jeden Tag, ist schon klar. Aber komischerweise, als MMAradio.de vor einem Jahr noch 1000 gekaufte Follower hatte, habe ich jedes Mal eine Antwort gekriegt von den UFC-Kanälen. Jetzt kriege ich natürlich keine zu diesem Thema, deswegen kann ich euch dazu gar nichts sagen. Es ist einfach nur scheiße. Ja, es ist das größte Event der letzten Monate, vielleicht sogar der letzten Jahre und wir müssen hier irgendwie gucken, dass wir es uns irgendwie besorgen, sage ich jetzt mal. Denn Stand heute kann ich es nirgendwo sehen. Nicht auf dem Fight Pass und auch nicht bei MaxDome und mir wird auch nicht gesagt, wo ich es vielleicht sehen könnte. Und das kotzt mich eigentlich schon ziemlich an, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn es passiert genau das, was ich befürchtet habe, wenn es zu einem TV-Deal in Deutschland käme. Dass die Hardcore-Fans, die schon lange dabei sind, die seit langer Zeit auch Geld zahlen für den Fight Pass, dass die im Endeffekt in die Röhre gucken. Und jetzt gibt es noch nicht mal einen TV-Deal, sondern es könnte vielleicht einen geben und schon jetzt gucken wir in die Röhre. Also, das ist, wie das schon wieder gehandelt wird, finde ich eine Katastrophe. Hat das vielleicht auch mit dem Wegfall von David Allen zu tun? Das kann sein, aber David Allen, ich traue ihm das nicht zu, dass er da einfach alles brach liegen lässt, sondern der wird schon dann auch dafür gesorgt haben, dass unter Umständen mögliche abgeschlossene Deals dann jetzt auch greifen und dann nicht einfach jetzt, wie gesagt, brach liegen, nur weil er jetzt weg ist. Also das lasse ich nicht gelten bei so einer großen Organisation. Und ich bin der Meinung, dass die UFC auch wirklich darauf Wert legen sollte, ihre deutschen Hardcore-Fans da nicht zu verärgern mit so einem Scheiß. Ja, es ist das größte Event des Jahres. Und wir stehen jetzt erstmal da und können es Stand heute nicht sehen. Jedenfalls nicht legal. Und das ist einfach nur Bullshit. Ich hoffe, dass es vielleicht doch noch irgendwie eine Reaktion gibt von den Twitter-Kanälen der UFC. Ihr könnt natürlich auch gerne der UFC mal Tweets schicken. Vielleicht reagieren sie auf einen Tweet von euch, wo wir deutschen Fans jetzt eben die UFC 189 sehen können. Es ist eine Katastrophe, ganz ehrlich. Es gibt noch eine Information zu Joanna Jędrzejczyk, die habe ich jetzt gefühlt jede Woche dabei und erzählt, dass es einmal keine OP gibt und einmal gibt's eine OP. Ihr wisst das, sie hat sich am Daumen verletzt bei ihrem Kampf in Berlin gegen Frau Pena. Und jetzt sieht's wohl wieder danach aus, dass sie doch keine OP braucht. Also es hieß ja zunächst, dass sie in dieser Woche operiert wird. Jetzt sagt sie wieder selber, nee, es gibt doch keine OP. Die Geschichte ist wohl so, dass die Ärzte im Berliner Krankenhaus sagten, sie bräuchte eine OP. Dann ist sie zu Ärzten in ein Warschauer Krankenhaus gegangen. Die haben dann wieder gesagt, nee, sie braucht keine OP. Jetzt hat Johanna gesagt, ich lasse die UFC-Ärzte nochmal drüber schauen. Und dann wird endgültig entschieden, ob es eine OP gibt. Und wenn man den Jussie Aldo-Fall zu Rate zieht, dann weiß ich jetzt schon, dass die UFC-Ärzte keinen Bruch feststellen werden. Also wird es wahrscheinlich keine OP geben. Aber genaueres werden wir, denke ich mal, auch bis Freitag oder spätestens nächste Woche Dienstag erfahren. Dann am Rande, Josh Koscheck wird nicht mehr in der UFC antreten. Normalerweise habe ich keine Bellator-News mit dabei, aber es ist ja ein sehr, sehr bekannter UFC-Fighter. Und ihr ahnt es schon, Josh Koscheck hat bei Bellator unterschrieben. Ganz ehrlich, der Wegfall fällt mir nicht so schwer. 5 Kämpfe in Folge verloren. Und Bellator, ich weiß nicht, also ist für mich überhaupt keine große Nummer mit ihren Opis da, die da im, im Käfig kämpfen, da habe ich echt keinen Bock drauf. Aber wie gesagt, Josh Koscheck ist ein absolutes Urgestein in der UFC, deswegen habe ich die Nachricht hier mit dabei. Aber Bellator bleibt bei mir weiter außen vor. Dann wurde heute Nachmittag, heute ist Dienstag, nur falls ihr die Ausgabe an einem anderen Tag hört, das offizielle UFC Fight Kit von Reebok vorgestellt. Es war heute Nachmittag deutscher Zeit, 16 Uhr in New York wurde das Ganze vorgestellt, da war es 10 Uhr am Morgen. Und es hat mir jetzt nicht unbedingt vom Hocker gehauen. Solltet ihr euch noch überlegen, das Event anzugucken, könnt ihr euch sparen. Also guckt euch einfach die Bilder an, wie die Sachen aussehen. Da fällt einem sofort das auf, was man auch befürchtet hat, dass so dieses Besondere halt einfach fehlt. Gerade bei diesen T-Shirts der Fighter und so, die sehen halt alle gleich aus, werden dann nochmal unterschieden zwischen Champion Gear und dann gibt's T-Shirts, wo auf die Nationalität abgezielt wird, also wo dann auf dem Arm so ein Oktagonzeichen ist und dann zum Beispiel jetzt im deutschen Fall eine deutsche Flagge abgebildet wäre oder so. Hinten auf dem Rücken steht nochmal der Name drauf, der Kämpfer und so. Ja, ich meine, ich weiß, soll professioneller aussehen, ist okay. Aber das Geile war halt schon, wie jeder Kämpfer da mit seinem selbst gestalteten, sage ich jetzt mal, Shirt zu den Rayans kam und so, und da hast du abartige Shirts gesehen und großartige Shirts gesehen. Und manchmal konntest du auch sagen, ey, hier, weiß nicht, zum Beispiel Dustin Poirier, der mit Headrush den Deal hatte, der hat immer geile T-Shirts an, immer. Und manchmal habe ich mich wirklich schon bei den Rayans darauf gefreut, was Headrush wieder für geile Shirts jetzt am Start hat. Und gleichzeitig fand ich es halt auch ulkig, wenn vier Kämpfer in Dynamic Fastener T-Shirt hatten. Ja, das wird es jetzt alles nicht mehr geben. Es sieht nicht schlecht aus oder so, aber ja, es ist halt absolut Corporate Style. Also guckt euch einfach mal das Fighting Gear oder das Fight Kit, so nennt es Reebok ja, auf UFC.com an. Also ja, und macht euch ein eigenes Bild. Es gab übrigens schon einen schönen Fail. Und zwar kann man sich, das muss man auch nochmal sagen, man kann sich so ein T-Shirt kaufen. Das ist natürlich nicht einfach nur ein T-Shirt, das ist so atmungsaktiv und weiß ich nicht, kannst glaube ich auch schneller schwimmen damit. Auf jeden Fall kannst du dir so einen Lumpen kaufen, der kostet $95. Ja, ist natürlich ein Schnäppchen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe euch ja gesagt, es steht hinten der Name drauf. Und haben sie die verschiedenen T-Shirts gezeigt, unter anderem auch das von Gilbert Melendez. Aber leider Gottes hat sich da ein kleiner Fehler eingeschlichen, denn Gilbert Melendez heißt nicht mehr Gilbert Melendez, sondern heißt jetzt Giblert Melendez. Also irgendwie hat da die Qualitätskontrolle bei Reebok versagt. Es gibt also dieses Giblert Melendez T-Shirt. Ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, ob man es immer noch kaufen kann. Ich hoffe, dass es irgendjemand gekauft hat und dass er es auch genauso zugeschickt bekommt. Ich hoffe es so sehr. Giblert Melendez, es ist einfach großartig. Und natürlich, ihr kennt das Internet, es ging natürlich alles sofort durch die Decke. Es hat keine 5 Minuten gedauert, da gab es einen Giblert Melendez Twitter-Account. Und ja, sowas ist toll. Aber ja, dieses Fight Kid Zeug ist, ich möchte nicht zu negativ da mit umgehen, sage ich jetzt mal, aber aus dem Häuschen bin ich nicht. Jetzt überlege ich gerade, ob ich jetzt schon die Hörerfragen machen soll oder erst über UFC Hollywood sprechen soll. Nee, ich mache zuerst die Hörerfragen und spreche nachher doch so. Ah nee, doch, ich mache zuerst die Hörerfragen. So, jetzt habe ich's. Also, ich habe es euch ja gesagt, ihr könnt mir Fragen und Themenvorschläge Schläge via Twitter schicken, @mmaradio.de, via Facebook oder mmaradio@nonpg.de eine E-Mail schicken. Und natürlich alle anderen Kommentarspalten könnt ihr auch damit vollrotzen. YouTube, nonpg.de, Cyborg, alles klar. Peter, auf den kann ich mich verlassen. Das ist jemand, der Content liefert. Ja? Mann der ersten Stunde sozusagen. Peter hat geschrieben, und damit beziehe ich mich jetzt schon auf die Fight Night in Hollywood. Sollte Machida zurücktreten, ich werde das hier so ein bisschen mal parallel abhandeln, die Themen, es wird es mitbekommen haben, am Samstag fand die Fight Night Machida versus Romero statt und Joel Romero hat Lyoto Machida in der 3. Runde besiegt via KO. Und Peter, ganz ehrlich, ich sage, nee, Lyoto Machida sollte nicht zwangsläufig zurücktreten. Es war jetzt nicht so, dass da ein riesen Klassenunterschied festzustellen war. Im Gegenteil, ich fand, die erste Runde sah Machida ganz gut aus. In der 2. Runde hat Romero dann ein bisschen mehr Gas gegeben. Übrigens, an der Stelle muss ich auch nochmal Props an Joel Romero. Ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Top-5-Fighter ist. Ich nehme alles zurück. Also sein Kampf gegen Lyoto Machida hat mich wirklich schwer beeindruckt, weil obwohl er so alt ist, siehst du, dass er sich immer weiter verbessert und immer stärker wird. Also es ist nicht so, dass der auf einem Level ist und einfach gut ist, sondern er wird von Kampf zu Kampf besser. Und gleichzeitig macht einem das auch so ein bisschen Angst, wo das noch enden soll. Sehr, sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend. Aber wieder zu Lyoto Machida. Die ersten zwei Runden fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Also da kann man jetzt nicht unbedingt meckern. Ja, vielleicht hat er das Problem, dass er schneller ausnockbar ist, sage ich jetzt mal. Vielleicht gibt sein Kinn so ein bisschen nach. Es gibt ja immer so ein bisschen ja die Vermutung, dass du nur eine gewisse Anzahl an Schlägen einstecken kannst und irgendwann ist es einfach vorbei und du fällst halt schon bei Jabs, sage ich jetzt mal, um. Vielleicht ist es das. Schwierig zu sagen. Ich meine, die Treffer waren keine leichten Treffer. Da wäre Machida wahrscheinlich auch vor 5 Jahren K.O. gegangen. Was mir allerdings auffällt, ist, dass Machida enorm langsam geworden ist. Also enorm ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber deutlich langsamer als früher ist er. Das sieht man einfach. Er ist nicht mehr so flink. Und bei seinem Stil ist Geschwindigkeit, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wenn du da zu langsam bist, bezahlst du das halt mit einem Takedown oder mit einem Niederschlag. Deswegen, ich würde nicht sagen, er soll zurücktreten, er soll aufhören. Er kann weiterkämpfen, er ist immer noch ein großer Name. Und er muss sich halt jetzt wieder hinten anstellen. Also er wird, denke ich mal, es gibt bestimmt schon die Rankings, da können wir einfach mal drauf gucken. Er wird, denke ich mal, so auf Platz 8 zurückgefallen sein. Dauert kurz einen Moment. Das Internet ist hier nicht der schnellste offensichtlich. Das liegt an KBBW. Kleine Empfehlung von mir. Meidet KBBW. So, hier haben wir's. Ja, auf 5 ist er zurückgefallen. Also das ist noch okay, finde ich. Vor Anderson Silva, vor Gegard Mousasi, vor Tim Kennedy. Aber ganz ehrlich, ich würde gerne diesen Gegard Mousasi-Kampf nochmal sehen. Gegard Mousasi hat ja gegen Lyoto Machida verloren, 5 Runden. Das war allerdings ein sehr enger Kampf. Ich weiß, zu diesem Kampf wird es jetzt erstmal nicht kommen, aber wenn ich es jetzt gerade so lese, das würde mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber es gibt noch genügend Kampfpaarungen für Lyoto Machida, die er da absolvieren kann. Deswegen, ich würde ihm nicht raten, dass er zurücktreten soll. Er kann ruhig weitermachen. Dann fragt Peter, ist Joel Romero ein unsympathisches Arschloch? Da sind wir natürlich bei dem großen Thema, leider Gottes. Ja, wo fängt man da an? Also es gab ein Postfight-Interview mit John Anik. Joel Romero hat im schlechten Englisch irgendwas davon erzählt, dass Amerika, ich brech's jetzt mal in meine Worte runter, irgendwie wieder zu sich finden soll und zu Jesus finden soll und einfach noch gläubiger werden soll. So, und dann gab's eine Passage, da sagt er, go for Jesus, not, und jetzt kommt's drauf an, was hat er gesagt? Not forget Jesus. Oder not for gay Jesus. Darum streiten sich die Gelehrten hier, muss man sagen. Man versteht ihn einfach nicht so gut, er kann nicht so gut Englisch. Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, nochmal kurz zusammengefasst, Joel Romero stammelt was auf Englisch und es gibt einen Satz, der heißt dann entweder not forget Jesus oder not for gay Jesus. Jetzt muss ich das Ganze mal so ein bisschen in den Kontext setzen. Am Freitag, bevor die Fight Night stattfand, wurde in den USA die Homo-Ehe legalisiert oder beschlossen, wie auch immer man das jetzt ausdrücken will. Und von daher sagen viele, das war ein Statement von Romero, dass er gegen die Homo-Ehe ist. So, jetzt meine Meinung dazu. Keiner weiß so richtig, was er gesagt hat. Wir können nur rätseln. Ja, wir wissen nicht, hat er gesagt, not forget oder not for gay Jesus. Was natürlich ein bisschen merkwürdig ist, dass es dann bei der Pressekonferenz danach sofort eine Gegendarstellung, sage ich jetzt mal, gab, wo er versucht hat, das irgendwie wieder gerade zu bügeln. Und was er da gesagt hat, passt überhaupt nicht zu dem, was er im Octagon gesagt hat. Egal, ob er jetzt gesagt hat, not for gay oder not forget Jesus, sondern bei seiner Klarstellung sagt er im Endeffekt, dass er den USA dankt, dass er hier eine Chance bekommen hat, ein Kämpfer zu sein oder seinen Traum zu leben. Und im Octagon hat er mehr oder weniger davon gesprochen, dass die USA nicht mehr so richtig an Gott glaubt und sollen mal ihren Scheiß hier zusammenbekommen. So würde ich es jedenfalls ausdrücken. Von daher ist es für mich müßig zu diskutieren, was hat er jetzt gesagt, das oder das. Ich Ich habe schon ein paar Mal früher bei MMA-Radio-Ausgaben und auch bei Non-PG-Ausgaben gesagt, ich bin sowieso nicht gläubig, also von daher ist mir dieses ganze Geschwafel immer sehr, sehr fremd. Was ich mir aber gedacht habe, bevor wir jetzt darüber reden, ob das jetzt richtig ist, gegen oder für Homo-Ehe zu sein, ich finde beides völlig absurd und ich sag euch auch warum. Stellt euch mal vor, Joel Romero, der Soldier of God, würde nicht der Soldier of God sein, sondern der Soldier of Allah. Ja, stellt euch mal vor, Joel Romero wäre ein Moslem und hätte diese Rede, die er im Oktagon gehalten hat, also ihr müsst im Endeffekt nur Gott mit Allah austauschen und ich weiß jetzt nicht, ob ich den Muslimen zu nahe trete, wenn ich sage, ihr müsst Jesus mit Mohammed austauschen. Ich weiß, da gibt's dann, Mohammed ist ein heikles Thema, weiß ich, aber ihr wisst doch, was ich hier hinaus will. Also alle regen sich tierisch darüber auf, dass er unter Umständen gegen die Homo-Ehe ist, aber keiner regt sich hier darüber auf, dass er hier eine Religion mit irgendwie ins Spiel bringt. Und ich denke mir dann immer so, würde das ein Moslem machen, würde es auch einen riesen Aufschrei geben. Also für mich ist es hier völlig egal, was er gelabert hat. Für mich ist es beides Bullshit. Ja? Wenn sich einer hinstellt und die ganze Zeit da rumjammert, dass die Leute jetzt wieder mehr an Jesus glauben sollen und so, dann denke ich mir, geh mir nicht auf den Sack mit dem Scheiß. Und dasselbe denke ich auch bei Homo-Ehe. Wenn einer da der Meinung ist, er müsste jetzt hier rausposaunen, dass er gegen die Homo ist, dann denke ich mir, geh mir nicht auf den Sack mit dem Scheiß, behalt den Kack für dich. Beide Fälle, egal was er gesagt hat, denke ich mir das Gleiche. Ja, jetzt muss man sich natürlich fragen, muss man sowas aushalten als demokratische Gesellschaft, wenn ein Kämpfer in Oktagon da seine Meinung zusagt und sagt, er ist gegen die Homo-Ehe. Wahrscheinlich müssen wir das aushalten. Die Frage ist, ob es die UFC tolerieren muss. Ja, das ist der UFC dann im Endeffekt oder das obliegt der UFC. Meiner Meinung nach sind beide Aussagen totaler Bullshit, egal für was er da jetzt sich stark machen wollte, für Jesus, oder für mehr Gläubigkeit in der amerikanischen Bevölkerung oder ob er hier das Statement setzen wollte, dass es keine Homo-Ehen in den USA geben soll. Für mich ist beides totaler Bullshit. Aber was ich wirklich hier nochmal unbedingt sagen wollte, ich finde es so absurd, dass man das überhaupt nicht thematisiert, wenn einer, oder anders gesagt, dass es ein Riesending ist, dass wenn ein Moslem sowas nach einem Kampf sagen würde, einfach mit Allah und mit Mohammed oder mit irgendeinem anderen Propheten oder weiß der Kuckuck was, das habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, wenn sowas gäbe, wenn da ein Moslem sich hinstellt und allein schon, also wahrscheinlich, wenn das ein Moslem abgezogen hätte, hätten sie den noch im Käfig verhaftet. Da wäre die Polizei noch gekommen hier oder die NSA oder weiß der Kuckuck, wer da vorbeikommt und hätte den im Käfig weggesperrt. Das finde ich völlig absurd. Also da, ich stelle mir mal vor, wenn es wirklich den Soldier of Allah geben würde im Oktagon. Also, ne, weiß ich gar nicht, ob da die PR-Abteilung der UFC das durchgehen lassen würde. Also für mich, ja, fuck it. Peter will noch wissen, also um Peters Frage zu beantworten, ist Romero ein unsympathisches Arschloch? Da würde ich natürlich sagen, nee, ist er nicht. Er ist vielleicht einfach ein bisschen desisolinisiert. Also das kann schön, wie ich das gerade ausgesprochen habe. Es ist halt jemand, der auch lieber glaubt, als zu wissen. Im Endeffekt kann man es so zusammenfassen. Dann will Peter noch wissen, was kann Romero wohl noch erreichen? Das ist die große Frage. Also ich glaube, wir werden schlauer sein, sollte es mal irgendwann den Jacare-Kampf geben. Den Kampf will man jetzt eigentlich sehen. Romero gegen Jacare und danach würde ich mich dann festlegen wollen, was er noch erreichen kann. Denn sollte er Jacare besiegen, dann kann er noch ganz, ganz viel erreichen, möchte ich mal so sagen. Aber ihm rennt natürlich so ein bisschen die Zeit davon. Er ist, glaube ich, 37. Und wenn er noch mal ein Champion werden will, dann sollte das in den nächsten maximal 2 Jahren der Fall sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. Patrick hat noch eine Frage geschickt, beziehungsweise mit Patrick habe ich so ein bisschen hin und her geschrieben. Und unterm Strich geht es darum, was wäre der beste Sender für die UFC in Deutschland. Es ging um dieses Thema, was ich ja vorhin schon mit dabei hatte, dass wir aktuell nicht UFC 189 buchen können und auch nicht wissen, ob es irgendwo im deutschen TV zu sehen sein wird. Und wir haben uns so ein bisschen darüber unterhalten, ob jetzt Maxdome mehr Sinn machen würde oder zum Beispiel Sky. Für mich sind das die einzigen 2 Outlets, die gerade zur Auswahl stehen. Ich sag mal so, also für mich macht's halt irgendwie überhaupt keinen Sinn, wenn die UFC einen Deal für ihre Pay-Per-Views mit Maxdome abschließt. Weil es gibt ja eigentlich schon diesen Pay-Per-View-Vertrieb via Fight Pass. Und warum nochmal einen Mittelsmann dazu holen? Also warum sagen, hier, unsere Pay-Per-Views musst du jetzt über Maxdome bestellen. Die werden dann, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die teurer sein werden als auf dem Fight Pass. Wenn doch, will Maxdome damit sicher was abhaben. Und die UFC kriegt dann vielleicht weniger. Gleichzeitig machst du damit dein, sollten sie teurer sein, dein Fight Pass wieder uninteressanter, weil dann viele Leute vielleicht sagen, nee, ich hole mir doch jetzt hier nicht den Fight Pass und noch Maxdome. Also macht das für mich nicht so richtig Sinn. Für mich macht es natürlich Sinn, wenn die UFC sagt, ja, europäische Fight Nights, die kann man bei Maxdome sehen. Und dazu gibt's dann, was weiß ich, noch irgendwelche Best of Knockout und keine Ahnung, was für Geschichten, Ultimate Fighter und so. Im Free TV als Stream und von mir aus dann irgendwo nachts bei Pro7 Max. Weil ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es so ein UFC-Event irgendwo bei Pro7 oder Sat1 zu sehen geben wird. Das schließe ich kategorisch aus. Im besten Fall läuft's auf so einem Scheiß wie Pro7 Max oder Tele5, aber das ist halt dann auch wieder da platziert, wo es keine Sau mitbekommt. Auf der anderen Seite, wenn du Sky hast als Partner, kannst du davon ausgehen, dass das Ganze vielleicht ein bisschen besser beworben wird, weil Sky natürlich ständig mit Pay-Per-Views dann auch während Werbepausen bei ihren News-Shows und so wirbt und während den News-Shows gibt's dann bestimmt mal so ein 2-Minuten UFC-Block, gerade vor so einem Event wie Aldo gegen McGregor. Von daher würde das vielleicht so ein bisschen mehr ins Sichtfeld von Sportfans rücken, also die sowieso viel Sky Sport News HD gucken und so. Ich glaube, dass ich die UFC bei Sky besser aufgehoben finde. Ja, ich glaube, Maxdome macht überhaupt keinen Sinn. Also auch schon mit dieser Geschichte jetzt, wenn ich bei der WWE zum Beispiel mal vorbeigucke und du hast nur die deutsche Tonspur. Mag sein, dass es mit Tobias Drews und habe ich seinen Namen vergessen. Mensch, das ist mir jetzt aber peinlich. Tobias Drews, vielleicht fällt er mir noch ein der Name. Auf jeden Fall zwei gute Kommentatoren hast. Mensch, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Das sowas hasse ich ja. Ist egal. Krupp, Oliver? Ich glaube, so heißt er, Oliver Krupp. Auf jeden Fall haben wir zwei deutsche Kommentatoren, die annehmbar sind. Aber trotzdem höre ich halt lieber Rogan und Goldie und sogar John Anik würde ich mir lieber anhören. Zusammen mit Kenny Florian. Ja, und die Möglichkeit hättest du dann bei Maxdome nicht. Und das würde mich persönlich so ein bisschen stören. Deswegen, ich sehe nicht unbedingt, dass Maxdome der WWE einen Gefallen tut, mit ihrer Art die Übertragungen zu zeigen. Auch mit diesem Blödsinn da immer, diesen Werbeblödsinn zwischendrin und so. Sky wirkt auf mich ein bisschen erwachsener und das ist eher die Plattform, auf der ich die UFC gerne sehen würde. Mal gucken, wie es dann letzten Endes wird. Dann noch so ein bisschen was zur Fight Night in Hollywood, also Romero, Machida, Romero beeindruckend auf jeden Fall, müssen wir nicht mehr viel dazu sagen. Auch Lawrence Larkin, Props gehen raus an Lawrence Larkin, nicht für den Friseur, also könnte man vielleicht so ein bisschen mal was an der Frisurschraube drehen bei dem guten Lawrence Larkin, aber seine Leistung im Oktagon war beeindruckend gegen Santiago Ponzinibbio, der viel, viel eingesteckt hat, aber am Ende dann doch Lawrence Larkin nicht gewachsen war. Shoeface, Antonio Carlos Jr. auch mit einer hervorragenden Leistung gegen Eddie Gordon, der, ja, also hier habe ich jetzt kein mentales Problem ausgemacht, das, was ich ja im Vorfeld prognostiziert habe, sondern hier war es, glaube ich, wirklich, dass Antonio Carlos Jr. viel zu stark war für Eddie Gordon. Man muss sich immer wieder vorstellen, Antonio Carlos Jr. hat Ultimate Fighter als Heavyweight abgeschlossen, ist dann ins Light Heavyweight gegangen und ist jetzt mittlerweile Middleweight angekommen. Und man hat diesen Unterschied, diesen körperlichen Unterschied einfach gesehen und im Kampf gemerkt. Und schade für Eddie Gordon, aber Antonio Carlos Jr. muss man definitiv auf dem Zettel haben für die Zukunft. Ähnlich wie Thiago Santos, wenn er mal seinen Scheiß zusammenbekommt, ist das auch ein Kämpfer, den man nicht außen vor lassen sollte. Krasser K.O. gegen Steve Bossi, also das war mal ein Headkick, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. Und ich sag mal so, wenn Thiago Santos seine Kämpfe wie zum Beispiel gegen Uriah Hall gewinnt, ja, also er hat ja mal einen Kampf gegen Uriah Hall absolviert, den hat er verloren, aber wenn er solche Gegner besiegt, dann rutscht er für mich auf die nächste Stufe und ich habe immer das Gefühl bei ihm, dass er diese nächste Stufe erklimmen könnte, ja, aber dann verliert er gegen Cesar Ferreira und gegen Uriah Hall, gegen solche Kandidaten und die sind halt so, ja, Leute, die solltest du besiegen, um dir einen Namen in diesem Sport machen zu können, sage ich jetzt mal. Also auch wenn ich Uriah Hall ja auch früher als großen Kämpfer angesehen habe oder als möglichen großen Kämpfer nach der Ultimate Fighter Staffel, revidiere ich da meine Aussage. Er konnte bislang die Erwartungen nicht bestätigen. Alles andere lasse ich jetzt mal hier außen vor, weil wir schon relativ lang in der Sendung sind. Der Cowboy hat wieder gewonnen, den können wir noch kurz erwähnen. Alex Oliveira ist ein sympathisches Kerlchen. Alles andere lasse ich mal so außen vor. Verweise auf die Ausgabe am Freitag, da gibt's nämlich die nächste MMA-Radio-Ausgabe. Es gibt natürlich jede Menge weiteren Content bei nonpg.de. Am Donnerstag wird's eine neue Wrestling-Ausgabe geben, es wird eine neue WhatsApp-Ausgabe diese Woche geben und vielleicht auch eine neue Vier-Ecken-2-Elber-Ausgabe. Das war's aber jetzt von mir. Schickt Fragen und Themenvorschläge. Danke und bis dann.